Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 2 Uhr mit Ronald Lessig. Deutschlands Kommunen fordern Zulagen für Geringverdiener, etwa durch den Tankrabatt, die auslaufen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Landsberg sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, Vergünstigungen für alle seien nicht mehr finanzierbar. Einzelheiten von Peter Behrendt. Wörtlich sagte Landsberg, die Entlastung sollte sich auf Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen konzentrieren und muss einfach und unbürokratisch funktionieren. Entlastung sei notwendig, es müsse jedoch berücksichtigt werden, dass die Leistungsfähigkeit des Staates begrenzt sei, so Landsberg. Die Verkehrsminister der Länder hatten den Bund gestern bei einer Sonderkonferenz in Bremen aufgefordert, eine mögliche Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket vollständig zu finanzieren. Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP verlangte von den Ländern zunächst ein Konzept vorzulegen. Berlin plant ab 1. Oktober als erstes Bundesland eine selbstfinanzierte Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket. Das hat die regierende Bürgermeisterin Giffey nach einer Klausur des rot-rot-grünen Senats angekündigt. Wie viel das Ticket kosten soll, ist unklar. Es soll bis Jahresende gelten. Der Senat hofft nach Giffeys Worten, dass der Bund bis dahin eine Lösung vorlegt, die ab Januar überall gilt. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Schwarze fordert einen Rettungsschirm für medizinische Einrichtungen, die wegen hoher Energiepreise in Not geraten. Dem Westfalenblatt sagte er, wenn diese Infrastruktur zerstört werde, lasse sie sich nicht innerhalb von 10 Jahren wieder aufbauen. Viele Einrichtungen hätten sich schon an ihn gewandt. In Marl sind am Abend die begehrten Grimme-Preise verliehen worden. Die Fernsehauszeichnung ging an 16 Produktionen und Medienschaffende, darunter die Schauspieler Bjarne Mädel und Anke Engelke sowie die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf. Daniel Kuhr berichtet. Weitere Geehrte in Marl, Moderator Kurt Krömer und Comedian Thorsten Sträter für ihr sehr persönliches Gespräch über Depressionen in der ARD-Talkshow Shee Krömer. Daniel Donskoy für seine WDR-Talkshow Freitag Nacht Juice über jüdisches Leben in Deutschland sowie Joko Winterscheid und sein Team für die ProSieben-Sendung Wer stiehlt mir die Show? Wie immer wurden auch viele Dokus ausgezeichnet. Charité Intensiv, Station 43 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg zeigt den Alltag auf einer Corona-Intensivstation. Und in Hanau, eine Nacht und ihre Folgen vom Hessischen Rundfunk, geht es um den rassistisch motivierten Anschlag in Hessen 2020. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Freiburg am späten Abend gegen Bochum gewonnen. Die Partie endete mit 1:0. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Osten und Süden heftige Schauer, teils Starkregen, lokal Unwettergefahr mit Überschwemmungen und Überflutungen. Im Westen trocken bei 19 bis 12 Grad. Tagsüber im Osten und Süden Regen mit Unwetterpotenzial, sonst wechselnd bewölkt mit Sonne bei 20 bis 27 Grad. Die Zeit, es ist 2.03 Uhr. Verkehr, lass mich kurz gucken. Ich muss mich mal kurz sortieren. Okay, wir haben die A4 Köln Richtung Aachen, die ist zwischen Weißweiler und Eschweiler Ost nach einem Unfall gesperrt. Wir haben die 24 Berlin Richtung Hamburg, die ist zwischen Parchim und Neustadt-Glewe nach einem Unfall gesperrt. Wir haben die 57 Krefeld-Köln, die ist zwischen Krefeld-Oppum und dem Kreuz Meerbusch wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis Montag gesperrt. Dann die 66 Frankfurt Richtung Wiesbaden, die ist am Nordwestkreuz Frankfurt in der Überleitung zur A5 Richtung Frankfurt gesperrt bis 6 Uhr. Und dann wär's das. Habt eine gute Fahrt. Die junge Nacht der ARD. Mit Lara Heinz und mit euch, wenn ihr mögt und euch reinmeldet. 0221 567 89111. Guten Morgen, Kathi und Welli hier. Grüße gehen raus. Wir sind gerade auch auf dem Heimweg von Hamburg, waren heute auch arbeitsbedingt in Hamburg für 5 Stunden. Und sind jetzt noch auf dem Weg nach Hause, haben es aber auch bald geschafft. Und wünschen allen Leuten, die jetzt gezwungenermaßen arbeitsbedingt noch wach sind, ein gutes Durchhaltevermögen und einen entspannten Start in den Tag. Baby, this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see them try. I love you for infinity. Oh. you know it aches for yours, and you've been filling this hole since you were born. Oh, 'cause you're the reason I believe in fate, you're my paradise, and I'll do anything to be your love, I'll be a sacrifice, 'cause I love you for infinity. I love you for infinity, 'cause I love. At the bottom of the ocean, where the time is frozen, where all the universe is open, love isn't random, we are chosen, and we could wear the same crown, keep slowing your heart down, we are the gods now. I love you for infinity. Was ist das für ein Ton eigentlich hier in der jungen Nacht? Einen wunderschönen guten Morgen. Lara, es grüßen Yvonne und Gina. Vielleicht kommen wir zwei ja auch mal in der Sendung vor und nicht immer nur Stammhörer Jensi. LG aus Altenhof senden die zwei Granaten. Ich glaube, ihr seid wirklich Granaten. Für euch Granatensong jetzt hier in der jungen Nacht. Wow, das war ein Knaller. Knaller Überleitung. Topic und A7S für euch. The hard days are nearly over. Die junge Nacht, der ARD. Watching me under the light, can I be aligned? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cut cover, take that test. All courage, stoop your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down tonight. Wir sprechen über Paula Hartmann. Es gibt kein Happy End für uns, es gibt kein Happy End. Letzte Szene, meine Schminke an deinem Hemd. Es gibt kein Happy End für uns. Die kennt ihr unter anderem von diesem Song hier, hat zusammen gemacht mit Casper. Und Paula Hartmann, die hat im April ihr erstes Album Nie verliebt released. Und auf diesem Album ist auch der Track Baby Blau. Und eigentlich sollte der Track so live bleiben, also nur auf Konzerten gespielt werden. Und weil er live aber so abgefeiert wird von den Leuten, hat sie gesagt, okay, komm, dann meine Single draus. Und die gibt's jetzt in der Jungnacht, Baby Blau. Dienstagabend, draußen alles warm ist, Sonne geht grad unter, Späti und dann Fahrtwind, 3-4 Dosen Cider, Leben lebt sich leichter, Hamburg legt sich schlafen und wir leben noch weiter. Zu spät, aber lass mir immer Zeit. Lila Licht im Studio, Lila in meinem Kopf. Too loud for the room, meine Crew auf deiner Box. Meine Crew auf deiner Box. Air Force und du stellst dir mehr vor. Zuckerleben schmilzt weg, Candy Necklace wertvoll. Mische Wodka Eistee mit ein bisschen Heimweh. Kopfhörer mit Kabel, alleine auf dem Heimweg. Lila Licht im Studio und Lila in meinem Kopf. Too loud for the room, meine Crew auf deiner Box. Meine Crew auf deiner Box. Junge Nacht. Junge Nacht mit Lara Heinze, sich freut. Wenn ihr euch reinmeldet, das hat Abdullah vorhin gemacht. Er hat geschrieben über die 0221 567 89111. Hey, ich würde mich über einen Rückruf freuen, weil ich will auch einmal ins Radio rein. So, Junge, gehst du dran? Wir sind im Radio drin. Ne? Hm? Noch ein bisschen Hintergrundmusik. Was ist denn hier los? Hast du dir was Gutes vorbereitet jetzt, was du sagen willst? Eigentlich gar nicht. Hast du mich gerade angerülpst, Maus? Nein. Hat sich so angehört, da habe ich mich wohl vertan, ne? Nee, das ist vertan, genau. Mhm. Was geht, wo bist du unterwegs? Wir sind gerade hier am Arbeiten, wir sind zu dritten Auto und wollten einfach einmal ans Radio kommen. Ja, es passiert jetzt, scheiße. Echt? Ja, hätte ich niemals mit gerechnet. Ja, ich auch nicht. Ja. Live im Radio gerülpst, finde ich gut. Das ist aber so der Style in der jungen Nacht, finde ich okay. Wer ist denn mit dir im Auto? Der Andy und der Mustafa. Okay, und was arbeitet ihr? Wir kontrollieren halt Busbegleitung. Genau. Was? So Security-Dienst, Busbegleitung. Wie, was denn für Busse? Linienbusse. Linienbusse, genau, dass niemand rumpöbelt. Dafür sind wir zuständig. Ah, in welcher? Okay. In welcher City seid ihr denn? Oberhausen. Ach, Oberhausen. Ja, aber ist da jetzt noch was los? Da ist rund irgendwie um Zentrum ist noch was los. Ansonsten? Ja, eigentlich ist hier nicht mehr viel los. Ja. Wie lange müssten ihr noch? Vier. Oh. Naja gut, aber wenigstens habt ihr drei euch. Und ich bin ja auch noch da. Genau. Okay, Abdullah, also du musst jetzt noch irgendwas sagen, auch damit, weiß ich nicht, du dich wirklich gebührend verewigt hast im Radio Live. Ich bin der absolute Boss. Das ist so, fertig. Das reicht, finde ich gut. Auf jeden Fall geil, dass du zurückgerufen hast. Hätten wir nie mit gerechnet. Ja, ich, du, nachts bin ich hier total entspannt. Alles cool. Okay, ich küsse eure Augen. Tschüss. Die junge Nacht. Mit Lara Heinz. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish Die A4 Köln Richtung Aachen, die ist zwischen Weißweiler und Eschweiler Ost nach einem Unfall gesperrt. Dann Vorsicht bitte auf der A5, das ist Karlsruhe Richtung Basel, zwischen Rastatt Nord und Aachen. Da gibt es Aquaplaning. Da müsst ihr aufpassen, es haben sich schon mehrere Unfälle ereignet, also vorsichtig fahren. Dann die A57 Krefeld-Köln, die ist zwischen Krefeld-Oppum und dem Kreuz Meerbusch wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis Montag gesperrt. Die 66 Frankfurt Richtung Wiesbaden ist am Nordwestkreuz Frankfurt in der Überleitung zur A5 Richtung Frankfurt bis 6 Uhr gesperrt. Und das wär's, glaube ich. Hab eine gute Fahrt. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live Haus in Köln. mit Lara Heinz, die gerade, was passiert mir in letzter Zeit? Also Facebook ist ja out, glaube ich, ne? Also, glaube ich schon. Aber trotzdem passiert es mir, erwische ich mich dabei in letzter Zeit, dass ich in den Facebook-Reels hängen bleibe. Da gucke ich eins nach dem anderen, ihr kennt das schon. Und dann vergesse ich, dass ich ja hier auch noch was für euch erzählen soll. Ich überlege mir was. To walk in the place and the lies are on you. You could put a smile on your face and you'd light up the room. But then you left me dancing on the floor alone, and now the DJ's gone and all the lights are wrong. You see, I tried to find you, but words can't describe you. Baby, only one lens ain't enough. Somebody like you. exist anymore. But goddamn, you got me in love. Das hier ist Junge nach der ARD und ich gebe euch einen kurzen Einblick in das Zusammenspiel von mir, Lara Heinz, und euch. Also das, was hier immer nachts so passiert, was ich ertragen muss mit euch. Nämlich Folgendes, vorhin hat Jens geschrieben über die 0221-567-89-111. Guten Morgen, Lara. Scheiß uns Hörer doch nicht gleich wieder zusammen. Jetzt, wo ich gerade erst das Radio angemacht habe. Dann habe ich ihn zurückgeschrieben, alles in Großbuchstaben. Doch, weil du schreibst und ihr sollt ja Sprachnachrichten verschicken, verdammt! Ausrufezeichen. Jens antwortet, ich antworte nicht mal auf Sprachnachrichten und ich mache auch keine, beziehungsweise nur sehr selten. Dann habe ich geschrieben, Spielverderber. Und dann kommt von Jens das hier. Ach Lara, mit dem Titel kann ich wunderbar leben. Ich hab gewonnen, weil du hast eine Sprachnachricht gemacht. Ich bin die ätzendste Frau im deutschen Radio. I can get down, I can get lonely every time I think about the highs. Yeah, mess me around. And now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you. And I swear this time we're through. But it's a lie. Foolish, foolish. reason why. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Lara Hein. Sag nur, wie viel du brauchst mit deinem Blick und dann wohin wir fliegen. Ich geb mit Herz, bis ich broke bin, folgst du mir auch persönlich tief. Sagst du, die Welt hat noch eine Chance, glaub ich diese kleine Lüge. Dann in das Chaos, das in meinem Kopf ist, bringst du Frieden. Du machst mich süchtig, für dich sterbe ich immer wieder. Selbst Opium ist schön, bis man es zu Heroin macht. Sag nur wohin und ich folg dir jeden Schritt. Von mir aus in die Hölle und zurück. Für dich geh ich durch die Hölle und zurück. Aber gehst du auch denselben Weg für mich? Wenn aus dem Haus ein Zelt wird, der Schmuck und das Geld fällt dich für 8 Jahre rein, geh du allein bist ohne mich. Sag mir, gehen wir durch die Hölle und zurück. Mein Zuhause ist immer genau da, wo du bist. Sogar im Plattenbau unter Ratten, auch ohne Licht. Bevor du kamst, war bloß das Gift und toter Blick. Ich sag mal so, wie's ist, du bist mein großes Glück. 300 Sachen, linke Spur, roter Blitz. Entweder du stehst draußen, deinen Mann, oder du sitzt. Zeiten, die man nicht vergisst, auch nicht vermisst. Alles war grau und trist, heute hab ich einen Engel, der mich beschützt. Ja, mit Engel meine ich dich. Pass bitte auf mich. Ich bin nicht bei Sinn, ich bleib lieber drin, wegen allem, was da draußen ist. Daumen hoch, der Teufel hält an, wir fahren mit. Und vielleicht kommt er aus der Hölle ja zurück. Für dich geh ich durch die Hölle und zurück. Aber gehst du auch denselben Weg für mich? Wenn aus dem Haus ein Zelt wird, der Schmuck kommt, das Geld fällt dich für 8 Jahre rein. Geh du allein bist ohne mich. Sag mir, gehen wir durch die Hölle und zurück. Wenn ich mal in den Knast muss, ne? Und dann irgendwann wieder rauskomme, seid ihr dann noch da? Haben wir uns dann noch lieb? Also es ist gerade so mein Gefühl, wenn ich so Kontra K hier höre in der jungen Nacht. Seid ihr überhaupt noch da? Es kommt nichts mehr rein. 0221-567-89111. Könnt ihr mal bitte wieder ein bisschen hier euch auch anstrengen, ihr Assis? A7, das ist Ulm Richtung Füssenreute zwischen Detting an der Iller und Bergheim. Da ist ein Unfall gegeben, da sind Leute auf der Straße. Da aufpassen! Die junge Nacht. Oh, oh, nothing much left to say. Cuts deep as if it was yesterday. I've been struggling on my own, 'cause your heart caught my home. Oh, oh, nothing much left to say. And now there's nothing else left to break. I'm down in the mud while you're moving on. I know. Junge Nacht. Und den nächsten Song kann ich rappen. Ich kann ihn mitrappen am Anfang. Ich mach's nicht, aber er geht so. Watch me as I'm dancing up the spotlight. Listen to the people screaming up moon. Ich kann es nicht ganz so gut, aber es ist Asha. Hört mal zu, der rappt das, singt das jetzt. Achtung, gleich geht's los. Ja, ey, ey. Und jetzt, watch me as I'm dancing up the spotlight. Na, jetzt. Watch me as I'm dancing up the spotlight. Listen to the people screaming, not more and more. 'Cause I create the feeling that keep them coming back. Yeah, I create the feeling that keep them coming back. So captivating when I get it on the floor. I know y'all been patiently waiting. I know you need me. I can feel it. I'm a beast. I'm an animal. Monster in the mirror, the headliner, finisher, I'm the closer, winner, best when under pressure, with seconds left for sure. If really want more, scream it out louder, keep it on the floor, bring out the fire, and light it up, take it up higher, gonna push it to the limit, give it more. If really want more, scream it out louder, keep it on. But if I stop it, just know that I'ma bring it back. Hey. Never quit, no believing that. Boy, y'all been patiently waiting. I know you need me. I an animal, I'm that monster in the mirror. The headliner, finisher, I'm the closer, winner. That's when under pressure, with seconds left for sure. If you really want more, Junge Nacht.